noch erleben. Denn in Freiheit zu sterben ist besser als in Knechtschaft zu leben. Zerschlagt die Ketten, das Volk muss sich erheben. Lieber in Freiheit sterben, in Freiheit sterben, als knien zu leben, als knien zu leben. Sprengt die Kette, sprengt die Kette. Ich will es noch erleben, ich will es noch mehr erleben. Denn in Freiheit zu sterben, in Freiheit ist besser als in Knechtschaft zu leben. Zerschlag die Ketten, Deutschland muss leben.